WDR 5. Neugier genügt. Guten Morgen, Bottrop. Sonntag, 9 Uhr morgens. Bottrop schläft noch. Die Geschäfte bleiben geschlossen. Auf den Straßen im Zentrum sind nur wenige Passanten unterwegs. Möglicherweise ist aber auch das schlechte Wetter schuld daran, dass die Menschen heute lieber in ihren Wohnungen bleiben. Ich gehe ein bisschen zocken, Kaffee trinken, fertig. Eine Bäckerei lockt mit frischen Backwaren. Ich war zur Bank, habe Bankauszüge geholt und danach bin ich jetzt noch hier, um Brötchen zu holen, denn ich krieg gleich Besuch zum Frühstück. Die Hauptstraße von Bottrop. Kaum Verkehr. Das Leben versteckt sich hinter den Fassaden. Zwei ernsthaft diskutierende Herren warten an einer Ampel. Wir sind unterwegs zum Briefmarkenverein und sind hier immer ersten und dritten Sonntag im Monat. Briefmarken tauschen. Wir haben ungefähr dasselbe Sammelgebiet. Deutsches Reich angefangen bis heute, sagen wir mal. Ihre Schätze transportieren sie in Managerkoffern. Im Zentrum von Bottrop treffen sie schließlich auf Gleichgesinnte. Also ich gehe jetzt zum Skat und wir spielen einmal im Monat, sonntags morgens um 10. Das ist hier in den alten Stuben. Das ist eine der ältesten Kneipen in Bottrop. Das geht ungefähr bis 13 Uhr. In der Martinskirche versammelt sich um 9.30 Uhr die evangelische Gemeinde zum Gottesdienst. Meist ältere Menschen. Ich gehe jeden Sonntag gerne in die Kirche, um vertrauensvoll, um Glaube, Liebe, Hoffnung weiter zu vertiefen und jedes Mal erneut mich stärken. Und zur Ruhe zu kommen. Heute habe ich so das Gefühl, dass genau dieses Thema, was mich gerade bedrückt, heute auch besprochen wurde oder wir dafür gebetet haben und dass es mir jetzt danach besser geht. Auch diese junge Frau findet hier Trost. Sie hält mühsam ihre Tränen zurück. Sonntag bedeutet für mich natürlich zweierlei. Auf der einen Seite ist es die Möglichkeit, innezuhalten und uns bewusst zu werden oder uns immer wieder klarzumachen, dass es da eine Macht gibt, die größer ist als alles, was wir kennen. Wir nennen das als Christinnen und Christen Gott. Und dass der Sonntag eben Tag ist, wo man sich darauf besinnt. Den heutigen Gottesdienst hält Pfarrer Klaus Göcke. Von daher finde ich wichtig, dass der Sonntag auch bestehen bleibt als freier Tag. Auf der anderen Seite ist er für mich als Pfarrer natürlich auch ein Arbeitstag. Also ich muss oft sonntags arbeiten, aber das mache ich auch gerne. Das gehört zu meinem Beruf. Aber ich habe auch Familie und unternehme was mit der Familie. Oder genieße auch einfach mal die Zeit. Nach der Messe wird Kaffee serviert. Geselliges Beisammensein. Also das ist unser Frühstücksbrunch, Sonntagsbrunch. Wir haben hier alles aufgestellt. Sonntag. Endlich mal Zeit für einen ausgedehnten Brunch mit der Familie oder Freunden. Im Café Extrablatt, einem modernen Glaspavillon in der Stadtmitte, steht schon alles bereit. 8,95 Euro pro Person. Und wir sind natürlich fürs Buffet zuständig und danach gibt es noch Kaffee und Kuchen. Da wird sehr viel los sein. Nathalie, 23, serviert hier seit 4 Monaten. Heute bleibe ich bis 18 Uhr ungefähr hier. Dann kommt unsere Ablöse, die den Spätdienst macht. Also ich treffe mich mit einem Kollegen, wir frühstücken hier, wir haben hier eine gemeinsame Vergangenheit, sind hier zur Schule gegangen und treffen uns hier hin und wieder in einem recht schönen Café. Ich werde wahrscheinlich noch meine Eltern besuchen und dann den Sonntag irgendwie langsam ausklingen lassen. Da ich selbstständig bin, verläuft sich das so ein wenig. Das heißt, sonntags kann auch mal Arbeitstag sein. Ich frühstücke heute mit meiner Freundin. Nicht den ganzen, wir haben kleine Kinder und mal eine kleine Auszeit für uns. Zwei junge Mütter genießen es sichtlich. Unsere Kinder sind beide knapp 1 Jahr alt und die sind gerade mit Papa zu Hause und frühstücken. Und dein Kind ist gerade mit Papa im Schwimmbad. Wir verbringen ein paar Stunden hier und dann vielleicht einen kurzen Spaziergang. Den Sonntag verbringt man ja meistens mit der Familie und mit Freunden. Da ist es etwas ein bisschen entspannter als in der Woche, finde ich. Bottrop besteht aus mehreren Stadtteilen, die einen jeweils eigenen Charakter haben und auch ein eigenes Innenleben führen. Die Freizeitattraktionen sind entsprechend unterschiedlich. Moviezentrum, Skihalle, Indoor-Skydiving, Reitmöglichkeiten. Die Busverbindungen vom Zentrum in die einzelnen Stadtteile sind am Sonntag rar. Nicht jeder kann die weiten Distanzen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Da ist ein Auto schon von Vorteil, um zum Beispiel nach Kirchhellen im Norden der Stadt zu gelangen. Heute am Sonntagmorgen sind Sie bei der Ausstellungseröffnung von Mail Art Collagen. Hermann Reinbold, Vorsitzender des Kulturzentrums im Jüngerhof, begrüßt die Besucher. Diese Ausstellung hat als Hauptthema Wilhelm Busch. Sonntags lautet der Beschluss, dass man mal ins Grüne muss. Kickern kann man oder grillen oder seinen Bierdurst stillen. Eine Persiflage auf ein Gedicht von Busch. Klaus Cordes, pensionierter Lehrer, versucht sich in Mail Art, kleinen Collagen aus Briefmarken, Postkarten, Bildern und Texten. Nun zum Alpincenter auf der Halde der ehemaligen Zeche Prosper. Hier ist schon vormittags viel Betrieb. Hier ist Möglichkeit mit Skifahren oder mit Snowboard fahren, ganze Jahr. Das ist die längste Skihalle in der Welt. Da am Sommerzeit ist Möglichkeit mit Rodelbahn fahren. Wir haben Besuch aus Sibirien und wir wollen zeigen unser Alpinzentrum. Der Gastgeber und seine Frau, beide um die 40, kommen auch aus Sibirien und wohnen seit 13 Jahren hier. Das war richtig cool. Wer fliegen will, geht zum Indoor Skydiving, ganz in der Nähe. Wir simulieren Fallschirmsprünge. Also es ist quasi genau das gleiche wie draußen, wo man einen Fallschirmsprung macht. Nur wir Ganze machen das halt Indoor. In der runden Glaskabine, in die von unten Luft mit starkem Druck einströmt, schweben ein paar junge Leute wie schwerelos umher. Sie sehen aus wie Vögel. Ja, fliegen, ne? Ich würde sagen, man fühlt sich wie ein Vogel, aber ich weiß nicht, wie sich ein Vogel fühlt. Ist schön, ist schön. 2 Minuten kosten 49 Euro. Also, wenn man in die Flugkammer reinkommt, dann ist da auf einmal eine Tür und von unten kommt ganz viel Wind. Und es ist dann erstmal ganz ungewohnt, wenn man dann einfach sich nur nach vorne lehnen will, dann klappt das gar nicht sofort, weil der Wind einen direkt wieder runterdrückt. Das heißt, man muss erstmal gucken, wie kommt man am besten da auf den Wind drauf und kann dann erstmal anfangen zu fliegen. Ja, und wenn man dann aber erstmal am Fliegen ist und weiß, wie das funktioniert, ist das einfach nur super. Mittagszeit. Da füllen sich die Restaurants im Zentrum. Man kann gut bürgerlich, türkisch, italienisch, asiatisch, griechisch essen, ein Steak verzehren, eine Wurst oder Kebab im Imbiss. Aber auch gemütlich zu Hause mit der Familie selbstgekochtes genießen. Für heute habe ich vorgekocht. Es gibt mal wieder ein wenig Fleisch, das sehr sparsam verwendet wird bei uns. Aber wir freuen uns natürlich auf aufgewärmte Königsberger Klopse. Ich bin in Königsberg geboren und meine Mutter hat es schon sehr gut kochen können und ich versuche es auch. Allerdings hat das sonntägliche Mittagessen bei vielen Menschen als Ritual ausgedient. Das Mittagessen hat sich geändert, bei uns speziell in der Familie, weil ich vorkoche für den Sonntag und der Sonntag gehört der Bildung, der Kunst, der Literatur, der Musik, das wir besonders lieben. Und dann sind wir sonntags unterwegs und gönnen uns ab und zu mal Fastfood zwischendurch. Ich mache Warmessen immer in der Woche, weil ich ja in der Woche auch früher zu Hause bin. Wochenende, ich mache zwar warm, aber jetzt nicht so richtig essen, schaffe ich nicht. Aber unsere Suppen, Vorspeisen, unsere Nachspeisen, Kuchen. Denn am Wochenende unterrichtet die Koranlehrerin Mädchenklassen. Wir sind jetzt in Bottrop, Prosperstraße in Didib-Moschee. Und wir geben heute Unterricht für die Mädchen, Wochenendklassen von 10 bis 3 Uhr, Koranunterricht. Wir bringen die Kindern Koran bei, wie die das lesen können und was in Islam sehr wichtig ist, wie die Menschen miteinander sich vorgehen sollen, wie die Muslime beten, wie oft sie am Tag beten müssen. Also wir wollen wissen, was für unser Leben das richtig und was falsch ist. Daher wollen wir mehr über Koran lesen und auch wissen, was da drin steht und halt mehr beten, damit wir keine Sünden machen. Wochenenden, also hauptsächlich sonntags, versuchen wir die älteren Leute zu besuchen. Ob jetzt Kranke sind, vielleicht bekommen wir heute noch Besuch oder wir gehen zu Besuch mit der Familie. Heute Nachmittag, meine Schwägerin ist zu Besuch, wir werden in Ruhe Kaffee trinken. Vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen in den Garten. Vielleicht mache ich mit meiner Frau noch einen kleinen Spaziergang, je nachdem wie die Wetterverhältnisse sind. Und ansonsten, wir genießen, lesen, hören Musik. ich gehe jetzt hier zu Ostermann. Da ist verkaufsoffener Sonntag und zwar in der Beu. Das ist ein Stadtteil aus Bottrop. Und da gehen wir jetzt hin. Und die Kleine, was willst du heute kaufen? Was war mit der Tasse? Eine Tasse. Und was soll da draufstehen? Du bist die beste Mama der Welt. Ist eine Überraschung. Für mich müssten und sollten die Geschäfte am Sonntag nicht offen haben. Kann man auch die anderen Tage vielleicht richtig einkaufen oder was, kann man auch ein bisschen Natur gehen, aber nicht jetzt im Geschäft. Einige der Gefragten stimmen Peter Iwesic zu. Der Vermessungsingenieur, Dolmetscher und stellvertretende Vorsitzende des Migrationsamts kommt aus Montenegro und wohnt seit 1992 hier. Heute war ich mit meinen drei Enkelkindern ein bisschen spazieren. Danach war ich auch bei einer Veranstaltung. Eigentlich habe ich auch mit meiner Familie verbracht, waren wir auch ein bisschen draußen. Es gibt auch schöne Ecken in Bottrop, wo man spazieren gehen kann. Bottrop ist grün. Es gibt viele Parks, den Stadtgarten und den Wald. Gertrud Kirchmann, 80, spaziert heute Nachmittag mit ihrer Nachbarin und der 90-jährigen Schwester im kölnischen Wald. Das besondere Ausflugsziel in Bottrop ist der Tetraeder, ein Stahlgerüst in Form einer dreiseitigen Pyramide, 50 Meter hoch, auf der Halde Beckstraße. Der Berg, ja, das ist der Tetraeder. Und ich war schon etliche Male drauf. Hoch trage ich das Fahrrad. Eine Stunde bestimmt. Altentherapeutin Franziska Falk erholt sich hier beim Laufen. Eigentlich, um mich ein bisschen zu entspannen, gehört dieser Joggen dazu. Und sonntags, mein Mann hat mich angesteckt, der ist ein leidenschaftlicher Jogger. Und dann gehe ich auch mit ihm sonntags dann am Tetraeder, joggen wir mal rum. Also da sind ja 2,2 Kilometer ist die Umrundung, 5-6 Runde. Das ist dann meine Vormittags immer. Seit 15 Jahren mache ich das jetzt. In Bottrop leben etwa 120.000 Einwohner, darunter viele verschiedene Nationalitäten. Aber es ist auch immer durch und durch ein Zusammenleben. Das ist doch uns in Bottrop sehr gut gelungen, dass auch Konflikte nicht eskalieren. Die katholische Gemeinde Herz Jesu stellt jeden Sonntag um 15 Uhr ihre Kirche für eine polnische Messe zur Verfügung. Die polnische Gemeinde hat ihren Sitz in Bochum, aber dazu gehört auch Bottrop und Gelsenkirchen und ein paar andere Dekanate. Propst Theodor Puszcz leitet diese Gemeinde. Und jeden Sonntag um 15 Uhr ist hier Gottesdienst für den Teil aus Bottrop und Umgebung. An ganz normalen Sonntagen. Circa 300 Leute. Auch viele Junge mit Familien, mit Kindern. Er hält heute die Predigt. Ein Vikar der Mission zelebriert die Messe. Mein Name ist Richard Tögert. Seit 2008 spiele ich für die polnische Gemeinde in Bochum, Bottrop und Gelsenkirchen. Das macht uns mal viel Spaß, weil da so viele Leute kommen. Der Kirchenmusiker und Organist ist heute schon seit 8 Uhr mit Propst Puszcz im Dienst. Das Orgelspielen ist für mich seine Selbstverwirklichung und gleichzeitig Gebet. Nach der Messe ist dann frei. Für uns Sonntag bedeutet was Besonderes. Das ist Tag, wo wir die Möglichkeit, besonders Gott zu ehren haben. Ich persönlich habe noch nie in meinem Leben am Sonntag gearbeitet. Und habe ich immer gesagt, wenn das nicht notwendig ist, werde das auch nicht machen. Für ihn und seine Frau ist es wichtig, in der Muttersprache zu beten. Man spricht mit dem Herzen, so ist das. Am Sonntag, das ist der Höhepunkt des Tages, die heilige Messe und das Treffen. Und wir treffen uns regelmäßig zu Kaffee mit unseren Freunden und Verwandten. So ist das Sonntag für uns etwas Besonderes. Wir freuen uns wieder Gottes Segen. Das ist unsere Kraft. Was soll man wählen? Parallel gibt es an diesem Nachmittag mehrere Veranstaltungen im Zentrum Bottrops. Handballmeisterschaften. SC Bottrop 2 gegen Ethos Wedau 1. Bis jetzt ist ja nur ein Tor Unterschied. Für die Gäste. Zwei Konzerte und die Kinderoper Das Rumpelstilzchen. Gut, es war einfach schön. Ja, wir haben jetzt hier gerade das Kinderklassikkonzert Rumpelstilzchen besucht und wir sind sehr begeistert. Es war sehr witzig und die Kinder hatten, glaube ich, auch großen Spaß. Wir haben die Oper Rumpelstilzchen auf die Bühne gebracht und fleißig gesungen und gespielt und Spaß gehabt. Also quasi ein arbeitsreicher Sonntag für uns. Die jungen Musiker aus der Opernwerkstatt am Rhein haben ihr Bestes gegeben. Ich bin der Pianist und musikalische Leiter des Stücks. Ich bin sehr zufrieden, dass ich so ein gutes Ensemble habe und dass wir diese schöne Atmosphäre den Kindern schenken können. Jetzt geht's zu meinem richtigen kleinen Baby nach Hause. Ich habe noch eine Probe in der Hochschule in Köln. Ich lass mal jetzt den Tag ausklingen. Ich habe morgen frei. Am Brunnen vor den Toren. Die Bewohner des Caritas-Altenheims St. Theresa haben feste Rituale. Ja, morgens in der Kirche, hier in der Kapelle. Morgens um 10 Uhr ist Messe. Und dann treffen wir uns in der Cafeteria mit 4 Kollegen, wir schon 14 Jahre zusammen sind, machen Schwätzchen. Und dann ist Mittag. Rouladen. Richtig aus Fleisch. Die haben mir heute sogar gut geschmeckt. Die waren sehr zart. Meine Tochter mit ihrem Mann, die waren da. Haben Sie auch Besuch gehabt? Nein, heute nicht. Die hat wohl angerufen, dass sie nicht kommen kann, dass sie verhindert ist. Muss ich mich auch mit abfinden, ne? Der gleiche Ablauf mit Kirche zum Mittagessen, zum Kaffee. Kaffee getrunken haben wir oben in unserem Wohnbereich. Bei mir läuft Sport augenblicklich, besonders Skilaufen und sowas alles, Tennis. Was würden Sie denn tun, wenn Sie es könnten? Wird mit alles wieder wie früher war. Einen ordentlichen Karneval feiern. mit allem Drum und Dran. Ist wahr? Ja. Ich würde schrecklich gerne mit dem Auto mal wieder durch die Gegend fahren und Leute besuchen. Ich gehe gern spazieren in den Wald. Ja, das ist schwer zu sagen. Eigentlich ist der Tag ja gelaufen. Ich habe einen kleinen Urenkel und der ist 7 Monate und der ist so drollig. Zu ihm ich immer fort. Taxifahrer haben am Sonntag nicht viel zu tun. Also ich hatte ja angefangen erst um 17 Uhr erst und dann um 0 Uhr wird dann die Schicht dann zu Ende gehen. Dann geht es nach Hause wieder. Sonntag, finde ich, ist so ein ruhiger Tag. Und schöner wäre, wenn man ganz frei hätte jetzt am Sonntag. Aber ab und zu muss man ja auch sonntags arbeiten. Ne? Das ist ja leider so, kann man aber nichts machen, muss man damit leben. Wir waren in Recklinghausen in der Kinderwelt. Ein Schnellrestaurant am Ring hat Hochbetrieb. Vor allem junge Menschen und junge Familien mit kleinen Kindern bestimmen das Bild. Das Fastfood wird entweder schnell im Lokal verzehrt oder im Auto mit nach Hause genommen. Am McDonald's fährt man sonntagsabend schon mal, ne? Und holt sich eine Kleinigkeit. Dann braucht man nicht kochen und dann haben wir alles. Wir sind eine Familie, wir haben gearbeitet bis heute Morgen. Jetzt sind wir aufgestanden und machen jetzt hier unseren Abendtisch. Weil wir zu faul sind, zu Hause zu kochen. Wir sind auf Nachtschicht. Wir sind selbstständig, eine eigene Firma. Also mir schmeckt's. Ja. In den Kneipen und Restaurants im Zentrum ist es am Sonntagabend ruhiger als freitags oder samstags. In dem modern eingerichteten Bierhaus war es noch gestern Abend brechend voll. Heute sitzen nur wenige an den Tischen. Wir sind 19 und wir lernen für unser Abitur. Wir haben uns jetzt unsere ganzen Klausurunterlagen mitgenommen und machen jetzt nochmal Wiederholung. Wir finden, dass hier eine schöne Atmosphäre ist und hier kann man was trinken und ist trotzdem unter Leuten, aber so, dass man sich noch konzentrieren kann. Und ja, kann man gut zusammen lernen. Ja, ich bin die Chefin vom Bierhaus und ich bin jeden Tag hier. Und der Sonntag ist eigentlich so der ruhigste Tag der Woche. Da habe ich eigentlich so meinen freien Tag eingeräumt, wo ich dann wirklich für Familie und auch meinen Interessen mal nachgehen kann. Also wir waren heute mit der Familie schwimmen. Ihre Tochter mit Freund war dabei. Und jetzt sind wir ins Bierhaus gefahren, um einfach den Abend noch ausklingen zu lassen. Gemeinsam. Wir bieten hier asiatische Küche an. Für die Mitarbeiter der Restaurants war es ein langer Tag. Es ist 21 Uhr und die Besitzerin des Asia Walk Tuan im Stadtzentrum bedient noch immer Gäste. Moisa-san. Ihr Sohn übersetzt. Also sie ist seit 10 Uhr morgens in dem Geschäft. Das Geschäft geht heute am Sonntag bis 22 Uhr. Und ihre Aufgaben sind erstmal putzen, die Sachen vorbereiten, kochen für die Gäste und die Gäste bedienen. Ja, sie ist müde, aber auch zufrieden mit dem Tag. Also auch wenn sie hier den ganzen Tag arbeitet, hat sie immer noch Zeit für uns, die Kinder, zu kochen. Und pro Tag sind wir auch 2 Stunden hier, um sie zu besuchen. Auch in der benachbarten italienischen Osteria Mangia e Bevi hat man um diese Zeit noch eine große Auswahl. Zum Essen bieten wir alles, was mediterranische, und versuchen wir, unsere Gäste zu verwöhnen. Dem Chef Franco Arghese kann man die Müdigkeit genauso wenig ansehen wie seiner vietnamesischen Kollegin. Ich mache gerne diesen Job. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich in der Gastronomie. Unser Tag fängt um 10 Uhr an und jetzt machen wir ein bisschen die Küche sauber, weil am Sonntag man ist auch, macht ja auch früher Feierabend. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.